Kundgabe 1412. Empfangen durch Bertha Dudde am 10.05.1940. Weltgeschehen Ursache sowie Mittel zur Behebung der geistigen Not. In der Erkenntnis der Notlage einer geistig gesunkenen Menschheit wird euch auch das Weltgeschehen verständlich sein, das sowohl Ursache wie auch Mittel zur Behebung dieser Notlage ist. Es ist ein außergewöhnlicher Tiefstand zu verzeichnen insofern, als keinerlei Anstalten von Seiten der Menschen getroffen werden, sich vorzubereiten für ein geistiges Leben nach dem irdischen Ableben. Und es sind die Folgen dieser Gleichgültigkeit nicht abzusehen. Unverantwortlich ist es, so sich der Mensch nicht um sein Seelenheil bemüht. Denn seine Nachlässigkeit hat zur Folge, dass seine geistigen Fähigkeiten unentwickelt bleiben und also der Mensch dahin lebt, ohne den geringsten geistigen Fortschritt verzeichnen zu können. Und es ist sein Leben nicht zweckentsprechend gelebt. Dagegen wird dem geistig strebenden Menschen ein natürlicher Ausgleich geboten. Er lebt sein Leben bewusst. Und also wird es auch nicht ohne Freude sein. Nur sind diese Freuden anders gestaltet als die des irdisch strebenden Menschen. Er findet Trost und Erbauung im göttlichen Wort. Er findet nun erst den rechten Lebensinhalt und er entbehrt nichts Äußerliches, weil er es nicht anstrebt. Er besitzt die innere Zufriedenheit. Ihn schrecket nicht irdische Not. Denn er begehrt anderes als irdisches Gut. Also wird ihn auch das Weltgeschehen nicht in dem Maß berühren, dass es seinen inneren Frieden stört. Vielmehr wird dieses Weltgeschehen dazu beitragen, seinen Glauben zu festigen. Wo aber keine derartige Einstellung vorhanden ist, dort ist das Weltgeschehen Ursache zum völligen geistigen Niedergang. Nimmer will der Mensch das Geistige anerkennen. Er setzt sich wohl zuweilen in Verbindung mit Wissenden, doch nur aus Eigennutz. Er hofft nur Kenntnisse zu erlangen, die er irdisch gut verwerten kann, bedenkt aber nimmermehr seine Seele. Er glaubt, ohne Vorkenntnisse und geistige Einstellung eindringen zu können in ein Gebiet, das aber Arbeit an sich selbst und Liebetätigkeit zur Voraussetzung hat. Und diese Ansicht ist irrig. Denn was er nun sammelt an Erfahrungen, wird ihn niemals zum Ziel kommen lassen. Er kann dieses Gut nicht nutzen. Ihm fehlt der Schlüssel, der ihm das geistige Gebiet erst aufschließt. Er empfängt etwas, was ihm nicht verständlich ist, und ist so nach davon völlig unbeeindruckt. Er wird dieses Empfangene nun aber nicht verwenden können, weil geistiges Gut nur dann verständlich ist, so es vom Herzen angestrebt wird. Das heißt, der Mensch selbst sich würdig macht des Empfangens. Es soll nun die Not auf Erden im Menschen jenen Trieb wecken, der nur das Geistige anstrebt. Es soll die Not die Menschen so bilden, dass in ihnen geistiges Interesse erwacht und der Wunsch rege wird, sich zu bilden im geistigen Wissen um der Wahrheit willen. Dann wird auch diese Not von Segen sein für die Menschen und der geistige Tiefstand behoben werden. Denn nur dieses bezwecket Gott, dass der Mensch erkennet seine Erdenaufgabe und sie erfülle. Amen.